Claudius von Korns heitere Lesung. Organismixe. Wir begrüßen. Du musst Liebix sagen. Oh, scheiße. Ja, aber nee, ist das so? Ja. Weil das Liebe determiniert in dem Fall ja nicht das Geschlecht. Sondern nur den Plural. Ja. Aber was ist, wenn sich singuläre Organismix diskriminalisiert fühlen? Diskriminalisiert? Ja. Diskriminalisierung. Dann Schluss mit der Diskriminalisierung von der Kampfhunde. Dann weiß ich auch nicht. Deswegen Liebix. Schon ist man auf der sicheren Seite. Also Liebix. Aber was ist, wenn sich jetzt singuläre Können nicht. Sind wir auf der sicheren Seite. Das verstehe ich nicht. Das macht nichts. Aber der Tag war halt auch einfach viel zu anstrengend, ne? Ja. Kann ich nicht immer richtig denken. Nein, nein. Wie dem auch sei, wir begrüßen euch, Liebix Organismixe. Ja. Zur heutigen Lesostunde. Nach längerer Pause, wir hatten viel zu tun. Und wir waren auch sehr krank. Ja, das stimmt. Also ich bin ja immer noch kaputt. Und Cornelius wollte eigentlich gestern schon ran, aber ich wollte nicht, weil er so eine Art Seuchenwrack ist. Ja, wir sind alle... Ich sehe übrigens mit Horror, dass der Mann gerade Wahlgesänge bei YouTube eingegeben hat. Ja, einfach schon als Einstimmung auf das Thema. Also die ganze Verzögerung hatte damit zu tun, dass wir alte Leute sind und krank. Und deswegen... Ich bin aber doch erst 19. Ja, wenn man Hundejahre damit meint. Ja, aber dann wäre ich ja 19 geteilt durch 7. 19 mal 7? Geteilt durch... Die Hundejahre sind ja immer mehr als die Menschen. Jedenfalls haben wir jetzt mal wieder endlich die Gelegenheit, was zu machen. Enjoy the sound of the deep steht da, mit D. Und da machen wir das auch mal. Ja, wir haben heute ein umfassendes Superwerk, für das ich mich persönlich aufgeopfert habe. Dieses Buch heißt Esoterik-E-Book von Andreas Rebmann. Es ist bei einem Verlag und auch bei Amazon erhältlich. Das sind ja so die Kriterien, die wir haben. Ja, also wir bleiben unseren Prinzipien treu, dass wir nichts ausgeben dafür. Ja, aber in dem Fall habe ich schon ein bisschen was ausgegeben, nämlich von meiner Integrität. Damit ich das kriege, musste ich nämlich einen Esoterik-Newsletter abonnieren. Oh. Da kriege ich jetzt einmal im Monat die neuesten Neuigkeiten aus der Welt des Esoterischen. So, das sind übrigens Wahlgesänge. Ja. Den kann man aber auch disponieren, denke ich mal. Vermutlich. Jedenfalls ist vorne auf dem Cover drauf ein Ausschnitt aus einem schmutzigen See, in den jemand gerade eine Arschbombe macht. Und man sieht noch das Rausspritzen aus der Wasseroberfläche. Backsplatter. Genau. So, also der Autor ist Andreas Rebmann. Das Ganze heißt Esoterik-E-Book und drunter steht nochmal das große Esoterik-E-Book. Nicht, dass man das mit dem kleinen Esoterik-E-Book verwechselt. Ja, wie das so üblich ist, wahrscheinlich, Moment mal, gibt es keinen Klappentext oder doch? Nein, also gibt es da auch nichts vorzulesen. Mhm. Ich meine, du kannst jetzt hier diesen super Satz da vorlesen. Seite 2. Das größte Geheimnis ist im Menschen selbst verborgen. Ja, das ist sehr schön. Oh, wir müssen gleich mal einen Disclaimer loswerden. Also die Leute, die das jetzt anhören und sagen, das ist praktische Lebenshilfe, da gilt, für die im Buch enthaltenen Informationen und Methoden wird keine Haftung oder Gewährleistung übernommen. Jegliche Anwendung geschieht auf eigene Verantwortung. Keine der bereitgestellten Informationen soll einen Arzt oder Heilpraktiker oder eine notwendige medizinische Behandlung ersetzen. Das Gute ist aber auch, dass das in Schriftgröße 3 geschrieben ist. Insofern wird das vermutlich keiner aus Versehen lesen, der dieses Machwerk zu sich nimmt. Ja, aber einen Heilpraktiker zu ersetzen, ist doch sowas wie Zahnschmerzen zu ersetzen. Ja. Und ja. Vielleicht mögen manche Leute Zahnschmerzen. Ja, ja, aber... Ich mag keine Zahnschmerzen, aber ich hatte auch schon sehr lange keine mehr. Ich putze mir die Zähne nämlich gut. Danke für diese Information aus der Praxis. Bitte schön. So, da ist das Inhaltsverzeichnis. Also, ich lese jetzt erstmal das Vorwort. Also, ich meine, wir können ja mal kurz erzählen, also, was hier alles Geiles drin ist. Das Ganze ist so eine Art Sammelsurium von Irrsinn, so wie das aussieht. Ich denke, dass der eine Tour de Force durch alle Bereiche gemacht hat. Wir können das auf gar keinen Fall alles... berücksichtigen. Das Ganze ist hunderte von Seiten. Hölle und die Hölle heißt ein Kapitel, also ein anderes Kapitel heißt Gentechnik und ein drittes heißt Heuschnupfen. Weißt du Bescheid. Gefällt mir sehr gut. Also das Ganze ist über 400 Seiten stark und wie gesagt ist das unmöglich alles zu fassen und wenn man mal allein die hier positives Denken, das ist ja noch nicht mal schiere Esoterik, da gibt es ja auch echte Effekte, aber dann geht es los mit Aura-Channeln, Engel, Räuchern, Feng Shui, Prophezeiungen, Chakren, Verschwörungstheorien. Das müssen wir gleich mal angucken, allein schon für den Bart Vader. Was, wo? Verschwörungstheorien. Also ja. Sexualität, Reichtum, Tod, oh, wie fein. Oh, die Fag-Methode, das ist... Ja. Wahrscheinlich ist er sich dessen nicht bewusst, was das eigentlich so heißt. Denn die Abkürzung FAG steht für Frieden, Absichtslosigkeit, Gottfühle. Natürlich, ja, natürlich. Was haben wir noch? Die Vergangenheit heilen, Viren. Oh, Viren, das interessiert mich als Genetiker. Das werde ich. Gott kennt keine Negation, der arme Gott. mentale Geldprogrammierungen. Aber einfach so random Kapitel. So, dann steht hier Arbeitsblätter, Komfort, also Kapitel, Arbeitsblätter. Neues Kapitel, Komfortzone. Neues Kapitel, Affirmation bei Sommerhitze. Neues Kapitel, mentale Geldprogrammierung. Neues Kapitel, ich liebe die Hitze. Geil, völlig irre. Dann gibt es Schock. Was? Albert Einsteins mentale Methode, Probleme zu lösen? Danke als Weg der Realitätsgestaltung. Das Herzlichtquellenfeld, das möchte ich auf jeden Fall lesen. Das Herzlichtquellenfeld, hallo. Ja. Gedankenkraft und Sport. Bachblüten, Allergien, Vergebung. Die neuen russischen Heilmethoden. Die fünf Reiki-Lebensregeln. Junge, Junge, Junge, Junge. Oh, Grippe. Organtransplantation. Löcher in Zähnen. Schizophrenie daneben. Vorher Herstellung einer Heilfolie. Warten Sie. Da steht's. Alufolie segnen als Unterkapitel. Mann, das kann man ja komplett. Tinnitus. Falten Sie aus der Alufolie einen lustigen Hut. Okay. Krampfadern. Husten und Hüsteln. Eifersucht wird ja oft verwechselt. Ja. Depressionen. Die Ursache von Diabetes. Neues Wort Erkrankungen. Christentum, nee, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Christentum, Sternchen, Sternchen, das Sternchen. Das ist, glaube ich, das Überkapitel. Also das war jetzt gerade das Kapitel Geistheilung. Jetzt kommt Christentum. Ah, jetzt. Symbole, Meditation, Astrologie. Also ein wie gesagt, ein Cutting. Who is who and cover all and tour de force durch das Land des Irrsinns. Oh, ich finde es sehr gut, dass da steht, sich selber lieben. Ja, ja. Das ist ja im... Vulgärargot der Straße auch bekannt als Wichsen. Ja, das meinte ich damit. Aber du hast meine Subtilität zerstört. Suppe. Der Mann steht auf und geht. Was macht der Mann schon wieder? Auch Nasenspray. Achso, er muss schnäuzen und die Nase einsprühen mit abschwellenden Wirkstoffen, weil er sonst gleich keine Stimme mehr hat und erstickt. Ja, das muss auch keinen Sinn ergeben. Tut's auch nicht. Solange ich hier sitze, werde ich dafür bezahlt, Scheiße zu erzählen. Du wirst bezahlt? Ja, von denen. Ach, them? Ja. Ich benutze gerne Xylometazolin-Hydrochlorid von Ratiopharm. Du sollst hier keine Werbung machen. Oder einem anderen Hersteller von Xylometazolin-Hydrochlorid. Ja, das ist auch wichtig, dass du das Hydrochlorid nimmst. Das wäre sonst scheiße. Man könnte auch Hydrometazolin-Hydrochlorid nehmen. Das ist, glaube ich, in Otriven drin. In Otriven. Ja. Vorwort. Dieses E-Book zum Thema Esoterik ist eine Komprimierung meiner Arbeit aus der spirituellen Artikelbase. Sie finden im E-Book darum zu allerlei bunt zusammengewürfelten Themen Kapitel. Bunt zusammengewürfelt trifft es. Dadurch ist das Buch auch für Esoterik-Einsteiger gut geeignet. So wie uns. Sie können auch esoterisch Interessierte einen Einblick in Achso, ich kann so nicht lesen. Oh. Du kannst nicht gleichzeitig... Das hier ist übrigens die Band Esoteric und die ist ausgezeichnet und hervorragend. Die spielt Funeral Doom. Ja. Und das ist auch das Beste, was man über Esoterik sagen kann. Das stimmt. Okay, also so können auch esoterisch Interessierte einen Einblick in spirituelles Denken erhalten. Denn noch immer werden in der Schulbildung einseitig esoterische Wahrheiten unterdrückt und verschwiegen. So sieht es nämlich aus. Bei vielen esoterischen Lehren gilt es sogar als Tabu, überhaupt darüber zu diskutieren. Wer sich ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen will, wird von vornherein aus der gesamten westlichen wissenschaftlichen Welt ausgeschlossen. Ja. Und womit? Mit Schlüsseln. Und Recht eigentlich. Ach, das, da wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus. Schließen. Danke, you killed the joke. Ja. Diesbezüglich herrscht gerade an westlichen Universitäten noch immer der Geist der Inquisition. Das Denken hat sich hier seit dem Mittelalter nicht viel verändert. So ist es erschreckend, wie wenig Menschen diese alternativen Sichtweisen der Esoterik auf die Welt kennen. Wenn Sichtweisen unterdrückt oder verschwiegen oder gar als Tabus gebrandmarkt werden, so führt dies immer zu beschränkten Sichtweisen unserer Welt, denen die Ganzheitlichkeit Soweit ich fehlt. Weiß, ist Homöopathie bei über 90% der fucking Deutschen bekannt. So viel zum Thema, das weiß keiner. So ist es erschreckend, ach so, das hatten wir gerade schon. Wo aber die Ganzheitlichkeit fehlt, da ist das Ganze nicht heil. Ja. Dann ist die Krankheit zwingende Folge. Und diese Krankheit können wir in unserer Gesellschaft überall sehen. Dadurch, dass die Themen so vielfältig sind, wirkt das E-Book etwas zusammengewürfelt. Nein. Sie haben dadurch aber den Vorteil, dass Sie hier esoterische Sichtweisen zu vielen unterschiedlichen Themen finden. Zum Beispiel AIDS, Krebs und Löcher in den Zähnen. Ja, Esoteriker sind in unserer Gesellschaft noch immer sehr selten, was diese Zusammenstellung zu einer wertvollen Informationsquelle macht. Ich bin übrigens ein geiler Motherfucker, dass ich das für Sie aufgeschrieben habe. Ich befasse mich seit weit über 20 Jahren mit vielen Bereichen der Esoterik. Oftmals gibt es noch andere Sichtweisen als die von mir dargestellten. Was? Die Esoterik ist kein Einheitsbrei. Es ist für viele Meinungen Platz. Wer in ein Thema tiefer einsteigen möchte, findet am Ende der Kapitel jeweils Links zu weiterführenden Büchern sowie einen Feedback-Link zum jeweiligen Thema. Ich wünsche Ihnen nun viele bewusstseinserweiternde Erkenntnisse. Andreas Reblaus. So, du bist dran, such dir ein schönes Kapitel aus. Wow, das ist ja jetzt wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Ja. Das ist alles so gut. Nimm die weißen Schaumstoffmäuse. Lotto. Gehen wir nochmal von vorne durch. Bewerbungstipps. Von vorne durch. Mann, das ist so gut alles. Also ich glaube, ich fange mal mit Viren an. Das ist das, was mich jetzt erstmal am meisten interessiert. Oh, die Hölle ist auch toll. Ja. Ach, das ist so viel, so viel. Die Schönes. Hölle, Heuschnupfen, Vergebung, Viren. Mann, das allein das Inhaltsverzeichnis. Wo ist denn Viren? Da, 83. So. Meine Güte. So, wo kommt... Oh, da habe ich was von Deepak Chopra gelesen. Das ist auch ein Spinner vor dem Herren. Was für ein Herr? Meier? Ja, Schulze, Erdl. So. Aha, wir sind in der Kategorie Gedankenkraft, Kapitel Viren. Warum erkrankt der eine an einem Grippevirus und der andere nicht? Kleine Information aus der Realität, an einem Grippevirus erkrankt man nicht, sondern man wird durch es infiziert und erkrankt dann an einer Grippe. Identifiziert? Ja. Stell dir vor, das Virus sitzt dann so in deinem Körper und sagt, das ist übrigens der Herr Kurz. Ja. Wie das bei den Viren funktioniert? Nun, das hat doch jeder schon mal beobachtet. Da kommen zwei Viren zu zwei Personen. Und was passiert nun? Ihr kennt das. Die eine Person bekommt eine Grippe und die andere nicht. Nun, wie kommt das? Interessanterweise weiß mittlerweile selbst die Schulmedizin ganz genau, was da passiert. Geil. Selbst die Schulmedizin weiß das. Ganz schön verrückt. Diese verdammten Trottel. Ja. Rotten Polio aus und dann finden die das nicht mal schnell genug raus. Interessanterweise... genau. Bei der einen Person findet ein Kampf im Körper statt. Während bei der anderen Person hat das Immunsystem sofort das... Also ich lese es so, wie es hier steht, ne? Während bei der anderen Person hat das Immunsystem sofort den Neuankömmling, den Virus, vielen Dank, ihr Arschgeigen, es heißt das Virus, liebevoll umhüllt. Ah, das wäre mir neu. Und begleitet ihn achtsam auf seinem Weg durch den Körper und so weiter. Übrigens meine Information, es heißt das Virus. Jeder, der Virus sagt, ist sowas von runter von meiner Liste der coolen Leute. Das heißt das Virus. Ja, also sagen wir jeder, der es ab heute noch sagt. Ja, also man hätte es auch vorher wissen können, aber jetzt, spätestens jetzt, gibt es keinerlei Entschuldigung mehr bei einer durchschnittlichen Hörerzahl von 80 Millionen. 1000 Millionen Milliarden? Also, sofort den neuen Community Dennis Virus. Wie kam das? Der eine war innerlich auf Kampf und Krieg programmiert. Der andere auf Frieden und Harmonie. Das ist der Unterschied gewesen, mehr nicht. Euer Geist entscheidet, was in eurem Körper passiert. Niemand sonst. Okay. Okay, das ist so viel zum Virus. Jetzt kommen wir zu den Hintergrundinfos. Ja, aber willst du nicht vielleicht noch uns mal teilhaben lassen, was du darüber denkst, wie so eine Achtsamkeits-Virus-Begleitung aussieht durch den Körper? Das sehen wir ja. Das sehen wir ja. Ja, das weiß ich schon. Aber jetzt, wir sehen jetzt die Hintergrundinfos, kommen wir jetzt. Also. Wenn in der Medizin von Viren die Rede ist, dann muss man wissen, dass es Viren an sich nicht gibt. Ah, okay. Virus-Denialism. Sehr schön. Lange nicht mehr gehört. Das stimmt nicht. Wir haben das schon relativ vor kurzem wieder gehört. Wann denn? Ja, bei diesem Masernprozess. Das ist schon eine Weile her. Ja, für alte Leute vielleicht. Ja, Greis Granas. Hallo, ich bin voll jung. Machen Liegestütze. Das kann sie nicht. Also, dass es Viren an sich nicht gibt. Viren sind lediglich ein Konzept, eine Modellvorstellung. Aber noch nie hat jemand ein Virus wissenschaftlich nachgewiesen. Jetzt, oh Gott. Klammer auf, Quelle. Okay, die Leserschaft hat jetzt die Gelegenheit zu raten, wer da wohl als Quelle steht. Wer es erraten hat. Und mir das nachweisen kann, dass er es jetzt weiß, was schwierig wird, weil wir ja keine Live-Sendung sind. Aber egal. Vielleicht lasse ich den Nachweis ja gelten. Gewinnt ein Malzbier, mit dem ich mit ihm persönlich dann anstoßen werde oder ihr selbstverständlich. Gut, Ratezeit zu Ende. Dr. Rernat Lanka. Wir erinnern uns, der hat ja gesagt, dass es keine Masernviren gibt. Ja. Und so, ja. Genau so ist es auch mit dem sogenannten Immunsystem des Menschen. Das Immunsystem hat noch niemand gesehen. Oder gar fotografiert. Ja, wenn man die Leiche aufschneidet, dann ist da normalerweise einfach auch so ein Schild mit Immunsystem rechts. Was man nicht mit dem Auge sehen kann, das gibt es auch nicht. Auch beim Immunsystem handelt es sich um ein Vorstellungsmodell, was im Körper des Menschen vorgehen könnte. Beide Modelle basieren auf der Vorstellung oder dem Glauben, es würden feindliche Viren oder Bakterien im Körper bedrohen. Und es gäbe ein System im Körper, das Immunsystem, hör auf. Welches diese feindlichen Angriffe abwehren müsste. Diese Vorstellungsmodelle basieren also auf Weltbildern von Krieg, Kampf und Streit. Und dass es nicht anders sein könnte. Dabei ließe, mit einem S, die Forschung durchaus auch andere Sichtweisen der Geschehnisse zu. Siehe das oben angesprochene liebevoll umhüllen, ummanteln, ummuttern der Eindringlinge. Der Mensch bekommt immer, was er glaubt, und darum ist ja beispielsweise auch Deutschland wieder seit einigen Jahren in einen Krieg verwickelt in Afghanistan, weil eben... Ach so, ja. Weil eben der Kriegsglaube überwiegt. Aber zurück zur Medizin. Auch im Inneren, im eigenen Körper, spiegelt sich natürlich der eigene Glaube wieder. Ein Immunsystem benötigt natürlich Energie, um funktionieren zu können. Jetzt ist auf einmal das Immunsystem wieder da. Mhm. Nein, nein, das ist ja nur eine Modellvorstellung. Energie, die im Abwehrkampf verbraucht wird. Unterliegt der Mensch nun noch zusätzlich dem meist unbewussten Glauben, nur eine begrenzte Menge an Energie zur Verfügung zu haben? Aha, Energie mal wieder. Ja. So wird sein Immunsystem immer dann anfällig für Grippe, Viren oder Eindringlinge, wenn er zu viel seiner Energie anderweitig verbraucht. Was ist das denn für eine random Aufzählung? Grippe, Viren oder Eindringlinge? Oder wir müssen unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen. Vor allem, wodurch wird Grippe eigentlich verursacht? Weiß man das? Durch Würmer. Ja. Bei einer normalen Grippe verbraucht er meist durch einen oder mehrere der folgenden Faktoren zu viel Energie, sodass sein Immunsystem nicht mehr erfolgreich arbeiten kann. Erstens, er will in kurzer Zeit zu viel erreichen. Das Unterbewusstsein verbraucht bei der Planung enorme Energiemengen. Wodurch wird das genau belegt eigentlich? Ja, der hat sich das ja aus seinem Rektum gezaubert. Mhm, genau. Und ich denke, das ist Beleg genug. Okay, ja, könnte ich auch mit. Zweitens, er setzte seinen Körper zu viel Kälte aus und hat dadurch Energieverlust. Aha, das ist aber profan. Jetzt ist auf einmal Energie sowas wie Wärme. Ja, ist es ja auch. Aber es gibt nur Wärmeenergie. Findet er. Ich glaube nicht, dass er eine Vorstellung vom Begriff Energie hat. Und was ist da mit einem Kühlschrank? So sieht's nämlich aus. Aber der muss recht haben. Sein Unterbewusstsein verbraucht bei der Bearbeitung von ungelösten Themen zu viel Energie. War das nicht Punkt 2 schon? Nee, Punkt 1. Ja. Nee, das war die Planung. Ah, Klammer auf, oftmals arbeiten sehr viele Menschen unbewusst kollektiv am selben oder ähnlichen Problemthema. In genau diesen Fällen können dann sogenannte Grippewellen auftreten, Klammer zu. Wow. Das ist bis jetzt das Verrückteste, was wir, glaube ich, hatten hier. Ja, das ist der Typ voll hat ja, der freestylt ja einfach irgendwas. Ja, der also hat so, das geschrieben und währenddessen hatte der neue lustige. Aber ich glaube, das glaubt noch nicht mal ein einziger anderer. Also hier sowas wie Steiner und diese ganzen. Der hat diesen, das genauso diese, gemacht, diese, wie Steiner. Dieser Klopfonkel und der. Wie heißt dieser Anne Pannemann da? Hier, Eckart Tolle. Tolle. Die haben ja wenigstens Leute, die dann so das dann alles wiederholen. Aber das glaube ich, habe ich noch nie gehört. Das ist der bestimmt ganz alleine mit. Ja, aber es gibt bestimmt auch genug Leute, die das dann lesen und sagen, ja, das ist so. Wahrscheinlich hat das noch nie jemand. Na gut. Also Ende des Kapitels, um es aber noch einmal deutlich zu machen, um überhaupt an einem Virus zu erkranken, muss man zumindest unbewusst dem Glauben anhängen, es gäbe feindliche Viren oder Eindringlinge, die dem Körper Böses antun wollen. Dies ist übrigens keine geheime esoterische Lehre, sondern, okay, urchristliches Wissen. Schon Jesus hat es so gelehrt. Wascht euch die Hände, ihr Schläger, bevor ihr essen kommt wegen der Viren. Ach nein, es wird euch geschehen nach eurem Glauben. Ja, ich übergebe mich, bitte das an dich. Ja, das war ein sehr schönes Kapitel. Ja, da hat man wieder viel gelernt. Also auf anderthalb Seiten alles, was man über Viren wissen muss und kann. Ich habe damals eine ganze Vorlesung darüber gehört. Ja, das war wohl falsch. Alles Kappes. Ich mache in der Zeit mal Exolaris Ashtasharan El Amaratarados Elixier. Ja. Während du noch suchst. Ja. Ich wollte eigentlich was Geiles. Wer singt das eigentlich? Deine Mutter? Ja, das klingt so ein bisschen so. Nein, meine Mutter kann singen. Gott kennt keine Negation. Unterkapitel Umdenken am Beispiel Stuttgart 21. Aber das will ich jetzt nicht machen. Ich hatte eigentlich was Geiles. Das Herzlichtquellenfeld wollte ich ja machen. Also gehen wir auf das Herzlichtquellenfeld. Wow, die sieht auch richtig schäbig aus. Was ist es? Ach so, Antje Nagula. Ja. So, das Herzlichtquellenfeld. Das ist jetzt so eine geile Domtorusform. Ich gehe jetzt gerade voll ab. Okay, ja. Das wollen wir natürlich nicht. Also genau, Kategorie Gedankenkraft, dann ist hier so ein geiles Bild. Das sieht aus wie ein dicker Ring in Schlumpffarben. Oder wie würdest du das beschreiben? Das könnte ein Cockring sein oder so. Ja. Wir wissen ja nicht, ob das innen hohl ist, also ob das oben nur eingedellt ist. Also das ist so leicht zylinderförmig, mhm, mit runden, also runden Kanten, keine eckig, keine scharfen Kanten. Und oben und unten scheint es eingedellt zu sein. Wir wissen aber nicht, ob die Dellung so eine Art Tunnel durch den, ja, Zylinder macht oder nicht. Jedenfalls ist da obendrauf, also auf der Außenseite, ein Herz abgebildet. Und zwar ein sehr schlechtes Windows, Microsoft Windows Word. Oder von irgendeinem Clipart, anderen Betriebssystemhersteller. Aber nicht Apple, die finde ich scheiße. Ja, also irgend so ein Clipart ist da drauf und... ein Pfeil zeigt also auf die obere Delle, da steht Öffnung Scheitelchakra, beziehungsweise bei Erde Nordpol genannt. Und unten steht... Oh. Harten Techno. Ja? Ich wollte nur kurz was Niveauvolleres spielen. Ja. So, und unten steht Öffnung Wurzelchakra, das haben wir ja alles schon in dem Chakrenbuch gelernt, das ist quasi der Penis. Ah, ja. Oder der Arsch, ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Arschchakra. Ja, genau, beziehungsweise bei Erde Südpol genannt. Was sonst? So, jetzt geht's hier los. Betrachtet man das Energiefeld des Menschen in einer stark vereinfachten Form, so ergibt sich mathematisch betrachtet ein Dorntorusfeld. Ich bin jetzt ungebildet, was ist das? Oh, Domtonus? Dorntorus. Also Torus ist ja so eine geometrische Form, glaube ich. Ja, ja. Gib das doch mal bei Google ein. Ich muss hier ehrlich zugeben, dass ich das nicht weiß, aber als Pharmazeut muss man sowas auch nicht wissen. Ich hasse es zu recherchieren. Ja, aber das kann man ja dann mal wissen. Ich will nicht, dass der Esoterik-Fuzzi irgendwas Mathematisches weiß, was ich nicht, ja, weiß. Ja, sage ich doch, so eine Form. Ah, okay, also das hat in der Mitte ein Loch. Ja, also ist das doch durchgebohrt. Ja. Alles klar, wissen wir es ja jetzt. Also es ist kein Zylinder, sondern ein Torus, bitteschön. Aber ich weiß nicht, ob das nicht alles irgendwie esoterisch... Hierzu lassen wir alle Chakren außer dem Wurzel- und dem Scheitelchakra außer Acht. Nach oben hin öffnet sich das Scheitelchakra mit seinen Feldlinien, die sich dann immer weiter biegen, bis sie sich... in einem weiten Bogen mit den ebenfalls gebogenen Feldlinien des Wurzelchakras von unten kommend vereinigen. Was denn für Feldlinien eigentlich? Magnetische Feldlinien oder was? Ja, oder auch... Fucking magnets, magnets, how do they work? Ja, oder auch Günter Grasanwaltes Feldlinien. Ja, Günter Grasanwaltes Feldlinien. Ja. Das ist eigentlich eher so bei Effi Briester, sagt dieser Typ die ganze Zeit, das ist ein weites Feld, Effi. Ja, das ist auch so, aber der Günther Grass hat auch ein weites Feld geschrieben. Mhm. Und das war ein Rotzhaufen. Ja. Fast so Rotzhaufen wie das. Was hat er nochmal für ein Gedicht geschrieben? Irgend so ein klagendes Anklagegedicht. Ja, ja, ja, genau, das war richtig scheiße. Was war das wieder, dass die Milch teurer geworden ist? Ja, oder was, ich glaube schon. Oder die. War das nicht das Gedicht? War es denn? Das ein weites Feld? Nein, das war ein Buch, das der Reich Ranitzky zerrissen hat. Wo er das letzte Mal großen Beef mit dem hatte. Ah. Ja. Bestimmt. So haben wir einen Energiefluss durch den Körper des Menschen, durch sein spirituelles Herz, durch sein Scheitelchakra nach außen, dann bogenförmig am Menschen außen herunter, um dann weiter gebogen im Wurzelchakra wieder in den Mensch einfließend den Kreislauf zu schließen. Gleichzeitig gibt es auch den umgekehrten Energiefluss zum Wurzelchakra raus und übers Scheitelchakra zurück. Dieses so gebildete torusförmige Feld, siehe Grafik, nenne ich das Herzlichtquellenfeld des Menschen, weil es im Bereich seines Kopfchakras und seines Wurzelchakras wie eine Quelle aus ihm heraus sprudelt. Mhm. Er nennt das so. Ja, das ist das Herzlichtquellenfeld. Er hat das so genannt, weil er das auch einfach erkannt hat. Ja, der ist ja auch Boss. Ja. Mit weiten bogenförmigen Feldlinien, manche Kilometer weit, andere nur Zentimeter vom Körper entfernt, bildet sich so ein Feld um den Körper des Menschen, ganz ähnlich dem Magnetfeld der Erde. Alle Feldlinien treffen sich zur höchsten Verdichtung im spirituellen Herz des Menschen. Wird der Mensch sich seines Herzlichtquellenfelds bewusst, So kann er zwei Dinge tun. Er kann Verletzungen dieses Feldes heilen und er kann dieses Feld nutzen, um sich erwünschte Realitäten zu kreieren. Hm. Die Heilung des Herzlichtquellenfeldes ist wichtig, weil der Mensch über dieses Feld in einem intensiven Austausch mit seiner Umgebung steht, ja, sich seine Umgebung regelrecht erschafft. Das Herzlichtquellenfeld ist die Quelle, mittels derer die Schöpfer, die wir alle sind, unsere Realität schöpfen. Er hat dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Das Herzlichtquellenfeld, eine neue Methode der Realitätskreierung. Ich frage mich, warum, wenn diese ganzen Esoteriker immer die Möglichkeit haben, die Realität nach ihren Wünschen zu gestalten oder beliebige Parameter der Realität zu verändern, zum Beispiel Geld zu erzeugen, warum die dann immer in irgendwelchen angeschangelten Plünnen bei AstroTV sitzen und billigen Kitschkack an die Leute verkaufen müssen. Die wollen ihre Kräfte doch nicht ausnutzen. Also das wäre ja nicht fair. Aber dann wäre das ja kostenlos, bei AstroTV anzurufen. Ja, aber das ist halt ein Energieausgleich, ne? Also ich frage mich, ob dieser eine Typ, der aussieht wie der Proktologe von Pocahontas, nicht einfach, also wenn man den fragt, ob der in der Lage wäre, Geld auf sein Konto zu, wie sagt man? Transferieren. Ja, das kann ich auch. Beten. Zu materialisieren. Aber auf dem Konto ist es ja nicht materialisiert. Das ist ja. Nein, nein. Also ich meine so wie, das, ob der das könnte. Sie wissen schon. Zu generieren. Zu magisch zu vermehren. Ja. Ja, schön. Schön, wieder was gelernt. Ich will mir jetzt die Nägel lackieren eigentlich. Das geht nicht. Wieso? Du hast einen Bildungsauftrag. Ja, aber ich kann doch auch nebenher mir die Nägel lackieren. Nein, du musst ja auch lesen. Ja, aber ich kann ja nur die linke Hand lackieren. Das geht, glaube ich, nicht. Es stört dich, der Geruch? Ja. Ach Mann, ich will meinen neuen roten Nagellack ausprobieren. Ich würde sagen, ja, wir machen auch mal News of Use, oder wie sagt man das? News to use oder so, also dass man auch was davon hat. Und deswegen werde ich jetzt was übers Abnehmen berichten. Mhm. Vielleicht haben wir ja weibliche Hörerinnen, die du möchten, bist ein Sexist? Dass sie abnehmen. Nee, das Wieso ist, sollten nicht nur Männer abnehmen, nicht nur Frauen? Weil aus irgendwelchen mir nicht bekannten Gründen eher Frauen damit ein Problem zu haben scheinen. Kannst du mal bitte den Nagellack aufmachen? Den habe ich nämlich heute Mittag schon nicht aufgekriegt. Bin zu schwach dafür. Moment mal. Das ist ein bisschen blöd, weil man sich die Nägel ja nicht lackieren kann, wenn man den Nagellack nicht aufkriegt, ne? Das ist langanhaltende Farbe mit schimmerndem Pearl-Finish. Einfaches Auftragen, schnell trocknend. Mann, wo ist denn das? Was denn jetzt? Das Abnehmen-Dings. Das muss bei der Geistheilung irgendwo sein. Aber die Seitenanzahl stimmt nicht. Ist doch Mist. Ich kann du so warst nicht gerade aber auch auf der falschen Seite. Du 3, 4, 3. Nein, ich war genau da. Nein, das ist inakzeptabel. Nein, du hast es einfach nicht drauf. Das kann sich ja nicht jeder so gut mit Esoterikbüchern auskennen wie du. So, kannst du hier mal bitte aufmachen jetzt? Ich wünsche das nicht. Ja, ich lackiere sie mir auch nicht, aber ich muss die aufhaben. Also, geht nicht. Doch, das muss gehen. Ja, mach mal nachher. Ich krieg's jetzt nicht auf. Oh, Mann. Kategorie Sonstige. Abnehmen. Jetzt geht's gleich los. Gleich mit Hardcore-Physik. Da Materie nur eine Erscheinungsform von Energie ist, der alte Einstein, stecken auch hinter übergewichtigen Anteilen des Menschen geistige Energien. Hast du übergewichtige Anteile eigentlich? Willst du mich eigentlich verarschen? Was denn? Anteile? Willst du mich verarschen? Ja, findest du, dass du übergewichtige Anteile hast? Glaubst du, ich diskutiere das hier vor unserer millionenstarken Leserschaft? Jede Frau findet, dass sie übergewichtige Anteile hat. Finden Frauen, dass sie übergewichtig sind oder übergewichtige Anteile haben? Übergewichtige Anteile, denn schließlich ist man ja trotzdem noch prächtig. Aha. Also, stecken auch hinter übergewichtigen Anteilen des Menschen geistige Energien? Mhm. Klammer auf. Glaube, Gedankenmuster oder Emotionen und so weiter, Klammer zu. Die sich hier sichtbar manifestieren. Dabei handelt es sich um Energien, die dem Menschen noch anhängen, also Gedanken oder emotionale Ereignisse, die er noch nicht losgelassen hat, die er innerlich noch nicht ausreichend bearbeitet hat, als dass er sie loslassen könnte. Die schlechte Grammatik muss man jetzt einfach mal hinnehmen. Mhm. Oftmals Themen, mit denen er noch keinen Frieden gefunden hat. Was ist das denn für ein Deutsch? Ja, das ist halt eine Ellipse. Nee, man kann nicht mit etwas Frieden finden. Man kann etwas mit etwas Frieden machen oder Frieden finden. Aber mit etwas Frieden finden kann man nicht. Ja, aber so genau höre ich da gar nicht hin. Mit denen er noch keinen Frieden gefunden hat und dies vielleicht auch unbewusst noch gar nicht wollte, die er meist einfach beiseite geschoben hat, die er sich geweigert hat anzuschauen und innerlich zu verarbeiten. Kurz, die dem Feuer der inneren Transformation noch nicht zugeführt wurden. Und was ist das für ein Feuer eigentlich? Das Feuer der inneren Transformation, hallo? Auf wie viel Grad brennt das? 430. Das ist aber wenig. Ja. Selbst Kerosin brennt viel, viel höher. Ja, Kerosin, Schmerosin. Mhm. Diese umtransformierte, niedrig schwingende, zieht dann auf der Körperebene ebenfalls unverdautes, Klammer auf, Fett, Klammer zu, an. Es erzeugt die Resonanzen zu Nahrungsmittel. Das N war zu teuer. Mhm. Die der Mensch dann ebenfalls schlecht oder gar nicht verdaut, wie seine emotionalen Traumata ebenfalls in den Körper verschiebt und sich dann zu übergewichtigen Fettmassen ansammeln. Aber ich dachte, Fett ist schon verdaut. Das Fett lagert sich ja nur an, weil es verdaut ist. Gibt es auch nicht übergewichtige Fettmassen? Ja. Ah. Natürlich gibt es die. Du hast auch Fett an deinem Körper, aber trotzdem bist du nicht übergewichtig. Aber Fettmassen ist ja jetzt irgend so ein Wort, das belegt ist, würde ich mal sagen. Ja, aber dann bist du einfach nicht open-minded genug. Open-minded. Dieses Untransformierte kann sich auch direkt in Wasseransammlungen im Körper abspeichern. An dieser Stelle der Hinweis, dass es in dem Buch auch das Kapitel Was ist Wasser gibt. Mm. Nicht zu verwechseln mit den zahlreichen Kinderbüchern der Reihe Was ist was. Was? Ja, die sind geil. Abgespeicherte Übergewichtsthemen im Fett. Was? Die Unterüberschrift heißt abgespeicherte Übergewichtsthemen im Fett, Klammer auf, oder Wasserablagerungen, Klammer zu. Natürlich sind das im Detail bei jedem Übergewichtigen wieder andere Themen. Aha. Gerade die Lebensverläufe mit dem Unverarbeiteten sind so individuell und spiegeln die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Die häufigsten Muster sind Gier. Ein Muster, bei dem man mehr aufnimmt als abgibt, was natürlich Übergewicht zuerst auf der geistigen Ebene, dann auf der Körperebene zur Folge hat. Ah, man kann also auch ein geistiger Fettsack sein. Ja. Wie sieht man denn dann so aus? Ich bin ein geistiger Fettsack. Wie äußert sich das? Wenn man mich ließe, dann würde ich einfach alles essen, was es gibt. Aber man lässt dich ja. Mm-mm. Niemand hindert dich. Doch. Nein. Doch. Wer denn? Gesellschaftliche Konventionen. Das ist ja Peanuts. Mm-mm. Aber es gibt ja Leute, die sehr viel dicker sind. Ja. Die können ja dann mehr essen, wenn sie wollen. Die haben einfach schon auf die gesellschaftlichen Konventionen einen dicken Haufen gesetzt. Also. Das habe ich noch nie. Gut. Neid. Man ist zu unzufrieden mit dem, was man hat. Durch die Konzentration auf das Neidobjekt zieht man sich Fremdenergien an, die man selbst nicht verdauen kann. Abschottungsenergien. Aus Angst sammelt man sich allerlei Schutzenergien an, die sich dann in einer Fettschutzschicht manifestiert. Die eigentliche Ursache sind Ängste, zum Beispiel bei Diabetes 2, die Angst, Liebe zu fühlen. Ah! Wow, das ist tiefsinnig ist das. Moment. Also, ach so, die Typ 2 Diabetiker. Die haben Angst, Liebe zu fühlen, ja. Nur habt ihr was gelernt, ne? Schön hier. Dann, neuer Punkt, Machtspielchen. Wenn man sich durch diverse Macht- oder Ego-Spielchen einmischt in das Leben anderer, übernimmt man deren Energien, die nicht die eigenen sind und darum auch nicht verdaut, / verarbeitet werden können, was meist zu Übergewicht führt. Ja. Solche Spielchen gibt es in vielerlei Varianten, die zum Teil schwer zu erkennen sind. Traumatische, unverarbeitete Erlebnisse sowie deren Ursachen. Jedes dieser traumatischen Erlebnisse hat ja Ursachen, die der Mensch durch seinen Glauben und seine Gedanken gesetzt hat. Ach, das ist wieder dieser Mist wie beim Steiner, dass man an seinem Elend selber schuld ist. Ja, klar. Das hat er doch auch vorhin schon diverse Male angedeutet. Ja, aber so dieses, Mann, ja, schön. Auch wenn diese Glaubensmuster fremd übernommen waren, so hat der Mensch sie eben doch selbst gemacht. Neuer Punkt. Fremde Energien, also zum Beispiel fremd übernommene Glaubenssätze, die einem eigentlich gar nicht selbst angehören, die man aber eben so abgespeichert hat. Das können beispielsweise Glaubenssätze sein, die von den Eltern oder auch Geschwister, Gesellschaft oder gar von Religionen eingeredet wurden, in Anführungszeichen eingeredet. Gerade was von den Religionen stammt, ist praktisch alles fremd übernommen. Wohlgemerkt, das müssen nicht Glaubenssätze sein, die im Zusammenhang mit schlank oder dick stehen. Das kann jeder beliebige Glaubenssatz sein, welcher, wenn er erstmal in den Körper hinein verdrängt wurde, dann nach Jahrzehnten irgendwann als überschüssiges Fett sichtbar wird. Es gibt ein praktisches Arbeitsblatt für die Arbeit mit solchen Glaubensmustern. Das ist verlinkt. Man weiß es nicht. Sehr gut, sehr gut. Zu den fremd übernommenen Energien gehören auch all diejenigen Fälle, wo jemand energetisch verstrickt in das Leben anderer Familienmitglieder ist. Er lebt und trägt dann unbewusst einen Teil des Lebens einer anderen Person. Fremdes zu tragen kann sehr dick machen, zumal da meist tiefe, unbewusste Ego-Glaubensprogramme am Wirken sind. In der Art, ich bin stärker als du, ich trage das für dich, weil du zu schwach bist und so weiter. Ja, ich bin auch immer nett zu Menschen, vermutlich. Die Wahrheit sind solche Glaubenssätze natürlich nie, denn jeder Mensch hat die Fähigkeit, sein Schicksal selbst zu tragen. Denn er war ja auch in der Lage, die Energien zu erzeugen, die sein Schicksal erschaffen haben. Die Familienaufstellungen nach Hellinger können solche Muster am besten aufzeigen und auflösen. Ah ja, Familienaufstellung ist auch so ein höchst problematisches Therapieelement in so sehr zweifelhaften Psychotherapien, die, glaube ich, auch schon viel Schaden angerichtet haben. Also. Ich bin ja immer begeistert, wenn Leute das Relativpronomen wo im Übermaß benutzen. Das ist für mich ein Anzeiger geistiger Armut. Man das bei nicht örtlichen Relativsätzen die ganze Zeit anwendet. Ist das nicht im Schwabenländle, wo das immer gemacht wird? Ja, aber das ist ja jetzt, also erstens das. Das ist das Schwabenländle, wo das immer gemacht wird. Ja, aber das, das ist ja jetzt örtlich. Das heißt, da kannst du es anwenden. Ja. Aber die, aber wo da nahgange ist. Ha, ja. Und das hatte der hier nämlich auch gerade. Mhm. Auf der Ebene des Ego ist ein häufiger Grund, dass man sich durch das Übergewicht gegenüber anderen Menschen schwergewichtiger fühlt. Ich wollte sagen, der hat das doch nicht richtig gemacht. Nein, schwergewichtiger. Was auch immer. Na ja. Fühlt und von anderen für voll genommen wird. Also eine Kompensierung von Minderwertigkeitsgefühlen. Das geht oft mit einem überdicken Ego einher. Ja, okay. Die sind aber natürlich nur oberflächliche Gründe, deren tiefere ursächliche Glaubensmuster aufgespürt und aufgelöst werden sollten. Die therapeutische Startfrage kann lauten, warum fühle ich mich minderwertig? Und wird nicht selten am Ende der Ursachenkette in einem traumatischen Erlebnis eines früheren Lebens landen. Der Jetzt-Körper ist eben die Summe aller Leben ganzheitlich betrachtet. Aber nicht immer muss man nun alles verarbeiten, was da in den überschüssigen Pfunden gespeichert ist. Manchmal hat das Unterbewusstsein schon ganz viel erledigt. Weist in Träumen. Ende des Satzes. Ja. Unser Unterbewusstsein verarbeitet viel unserer psychischen Probleme in Träumen, nachts im Schlaf. Darum kann Schlafmangel oder schlechte Schlafangewohnheiten zu Übergewicht führen, weil die psychischen Probleme dann statt im Schlaf bearbeitet in den Körper als übergewichtige Fettpolster abgespeichert werden. Gerade wenn man das Übergewicht, gerade steht da wirklich, wenn man das Übergewicht schon seit Jahren mit sich herumschleppt, hatte das Unterbewusstsein ja auch viel Zeit, zumindest alles gut vorzubereiten. Und es genügt vielleicht, dass sie einen kleinen geistigen Impuls setzen. Vielleicht muss sozusagen nur noch der Stöpsel gezogen werden und alles läuft von alleine ab, so wie das Leben nach ein paar Tränen wieder in einem neuen Glanz erscheint oder die Natur nach einem Regen wieder neu erblüht. Das kann man ja leicht ausprobieren, ob diese Methode des Abnehmens ausreicht oder ob mehr geistige Arbeit notwendig ist. Darum hier die einfache Abnehmen-Visualisierung. Geil, das ist einfach so ein Free-Flow, dass der jeden Aspekt nahtlos und ohne zu zögern einbaut in sein Weltbild. Jetzt hast du Schlafstörung in einem Satz mit erklärt. Ja. Das ist ganz einfach, weiß man alles früher. Ja, das fällt dem halt einfach gerade alles auf, während er das schreibt. Ja. Gibt es da, nicht irgendein Wort für? Crackpottery ist ja, glaube ich, das Wort, das du suchst. Instant Fitting oder irgend sowas. Na egal. Abnehmen, also jetzt kommt noch der Trick hier, ne? Dann geht das, wie lange geht das? Oh, komm schon, wir können das nicht alles machen. Mach doch, die drei Punkte lese ich noch. Abnehmen, Impuls setzen durch. Abnehmen, neues Wort, Impuls setzen durch Visualisation. Erstens, gehen Sie in eine tiefe Entspannung. Moment, Das können wir ja jetzt mal eben machen. Also ich, okay, du ich liest lese das dir das jetzt vor. Und ich schaue, wie viel ich dadurch abnehme. Moment. Wir brauchen noch. Ja, aber mach mal noch so Indianermusik. Oder war das jetzt rassistisch? Schon irgendwie, oder? Oh, Wahlgesänge, geil. Okay, ich bin bereit, ich bin bereit. Wahlgesänge passt ja auch zum Abnehmen. Das stimmt. Ja, das macht mir Angst. Ich finde das echt ein bisschen creepy. Wie kann man denn dazu einschlafen? Ich weiß auch nicht. Ja, dann suche ich mir mal lieber was anderes raus. Sowas wie, was könnte man mal sagen? Lichtgesang. Was kommt denn dann? Lichtgesang. Ach, ich nehme hier das Lied der Freiheit von der. So. Ja. Da. Oh Gott. Also. Okay, ich bin bereit. Gehen Sie in tiefe Entspannung. Tief. Tief. 3,50? Tiefer. Oder 4 Meter. Die Entspannungsmethode, welche Sie anwenden, ist dabei letztlich ziemlich egal. Wenn Sie völlig entspannt sind, weiter zum nächsten Schritt. Ich bin völlig entspannt. Nehmen Sie nun das Zielbild, sich selbst als schlank zu sehen in Ihr Herz. Okay. Dr. Kotz! Was denn? Das ist ein tiefer hypnotischer Klang. Visualisieren Sie hierzu Bilder aus allen wichtigen Bereichen Ihres Lebens, also beispielsweise Sie selbst schlank am Arbeitsplatz, Sie selbst schlank zu Hause, Sie selbst schlank beim Autofahren, Sie selbst... Aber ich kann gar nicht Auto fahren. Beim Auto beifahren. Aber guck mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich selber schlank Auto fahre, dann muss ich mir einen Unfall vorstellen. Ja, Sie selbst, schlank als Unfallopfer. Ah, okay, ja. Mit eingedengeltem Schädel. Mhm. Sie selbst, schlank mit Freund zusammen. Sie selbst, schlank mit Familie, bei Familientreffen etc. Sie selbst, schlank beim Einkaufen. Sie selbst, schlank bei Freizeit, okay, Hobby. Got the point. Sie selbst, schlank beim Fische kaufen. Nehmen Sie alle diese Bilder... jeweils für kurze Zeit in Ihr Herz. Fische kaufen. Ja, gut. Kannst du das mal ernst nehmen hier? Ja, Entschuldigung. So. Entschuldigung, ist alles in meinem Herzen. Nehmen Sie all diese Bilder jeweils für kurze Zeit in Ihr Herz und laden Sie diese Bilder mit ganz viel Energie auf. Dadurch, dass Sie diese Bilder ganz klar und kraftvoll visualisieren. Eine Sekunde ganz klar bringt mehr als das Bild eine Minute lang schwächlich visualisiert. Immerhin benutzen Sie hier die Kraft Ihrer Gedanken. Also benutzen Sie diese Kraft auch wirklich. Boah, da bitte muss ich denken, nachher wieder die Lautstärke-Peaks rausschneiden, ne? Dabei denken oder sprechen Sie... Ach, drittens. Dabei denken oder sprechen Sie noch zusätzliche Aminosäuren-Affirmationssätze in diese Bilder hinein, wie beispielsweise Ich bin schlank. Ich bin schlank. Diese Abnehmvisualisierungsmethode jeden Tag mindestens einmal durchlaufen. Weitere mentale Abnehmhilfe gibt es in einem empfehlenswerten Buch von Pierre Frank. Wünsch dich schlank. Okay, was ist hier? Den Körper mit Licht aufladen? Keine Ahnung, das ist egal. Na, das wäre viel cooler gemacht. Viel cooler als das, was wir eben gemacht haben. Okay. Das abgelehnt sein, neues Wort, Gefühl, gefällt mir auch sehr gut. Ja. Aber das machen wir nicht. Ich will ja auch mal in einen anderen Bereich vordringen aus diesem Buch. Also wir hatten jetzt hier sehr viel aus dem Bereich Esoterik und Gedankentralafitti, Gedankenkraft. Jetzt kommen wir mal zu Geistheilung, da hatten wir eigentlich auch schon was. Die neuen russischen Heilmethoden, Unterkapitel Steuerung von Autofahrten oder Reisen, gefällt mir auch sehr gut. Bachblütenübertragung durch die Augen. Die Zwei-Phasen-Methode. Unterkapitel Phase 1, Phase 2. Sehr schön. Ja. Okay, Jesus. Kommen wir hier mal zu der Zahl 666. Leider nicht auf Seite 6. Das klingt ja ganz furchtbar. Das sind Wahlgesänge. Na und? 231 ist die Seite. Das Tier mit der Zahl 666 aus der Kategorie Oh. Christentum. Zitat aus der Bibel. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Offenbarung 13,18. Natürlich ist auch diese, wie viele andere Übersetzungen in der Bibel, nicht korrekt, weshalb das Rätselraten um diese Passage schon weit über 1000 Jahre andauert. Was mit Tier übersetzt wurde, müsste richtig als energetisches Gebilde bezeichnet werden, welches so komplex und aus so umfangreichen Bindungen besteht, dass es auf der astralen Ebene wie ein lebendiger Organismus erscheint. Schaschlik. Oh ja, das, boah, da hätte ich jetzt voll Bock drauf, ne? Ich habe schon lange keins mehr Ich gegessen. auch nicht. Geil. Aber morgen willst du ja frittieren. Frittieren. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass selbst eine einfache Bindung durch einen Schwur zwischen zwei Personen so lange bestehen bleibt, bis er aufgelöst ist. Das nervt mich ein kleines Oh, bisschen. das konnte ich nicht ahnen. Eine solche Bindung ist also auch nach dem Tode auf der astralen Ebene real vorhanden. Klammer auf, nur Schwüre, die zeitlich begrenzt sind, wie der Ehetreueschwur, enden mit dem Tod. Klammer zu. Der Ehetreueschwur endet mit dem Tod? Ja, bis dass der Tod euch scheidet. Ja, aber da endet doch der Schwur nicht. Da endet die Ehe. Der Schwur Nein. endet in dem Moment, wo ich den zu Ende ausgesprochen habe. Mein linkes Daumengrundgelenk tut weh. Ich glaube, ich habe Gicht. Hatte ich ja schon meine. Nicht so doll. Die alten Leute reden immer von ihren Krankheiten. Stellen Sie sich nun ein Gebilde vor, bestehend aus richtig vielen Seelen, die sich im Laufe ihrer Inkarnation irgendwann mal direkt oder indirekt gegenseitige Hilfe oder Ähnliches geschworen haben, ohne dass diese Schwüre dabei einer zeitlichen Begrenzung unterlagen. Von einer solchen Struktur ist hier die Rede, wenn von dem Tier mit der Zahl 666 gesprochen wird. Dieses Gebilde existiert seit vielen tausend Jahren und hat sich in all der Zeit immer in Form von allerlei Bündnissen, meist Geheimorden, manifestiert. Ich habe übrigens neulich beim Aldi genau 6,66 € Ich bezahlt. auch! Zufall? Ich habe den Kassenbon sogar aufgehoben, weil ich das so lustig fand. Der ist noch in meinem Zufall? Geldbeutel. Vielleicht haben wir das am gleichen Tag gemacht. Das kann Wahrscheinlich. kein Zufall Vor allem, sein. ich habe ein, einer der Items, die ich gekauft habe, waren 6 in Zahlen 6 Quarkbällchen. Geil. Zufall? 6 Quarkbällchen. Ah, stimmt. Da waren wir doch zusammen, als du die Quarkbällchen gekauft Nein, das hast. war das nächste Mal, dass ich die Quarkbällchen Und die gekauft hast du jetzt habe. schon wieder vernichtet. Das war letztes Wochenende und ja, habe ich. Faszinierend. Da wollte er mir nämlich keinen abgeben von den Die sind viel Scheiß-Quarkbällchen. zu lecker. Außerdem, ne? Du schlank beim Familienfest, du schlank beim Waltauchen. Ich lese jetzt weiter. Besser. Meist Geheimorden manifestiert. Durch die Resonanzgesetze finden die beteiligten Seelen immer wieder automatisch zusammen. Und wenn sie auf der materiellen Ebene inkarniert sind und organisieren sich in der heutigen Zeit in Geheimbünden, wie beispielsweise die Freimaurer, Natürlich. Bilderberger, Bohemian Club, Skull and Bones. Skulls and Bones. Hier steht Skull and Bones. Ah. So können sie ihre Bindungsprogramme, denen sie aus früheren Leben unterliegen, am besten ausleben. Durch ihre Bindungen an Gelübde sind sie in ihrer freien Entscheidung eingeschränkt. Da diese Gelübde innerhalb ritueller Zeremonien entstanden sind, wirken sie nochmals stärker als normal. Diese Bindungen unter den Mitgliedern sind gegenseitig so stark, dass es auf der astralen Ebene wie ein einzelnes energetisches Gebilde erscheint, eben sozusagen wie ein Tier. Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt nichts Schlechtes so gesehen. Und der Teufel ist ja eigentlich schlecht. Ja? Ja. Wieso? Für die ganzen Christenleute. Ich finde das auch geil, wie random der sich da jetzt irgendwas zusammen fantasiert hat. Auf der einen Seite haben diese festen Bindungen natürlich den Vorteil, dass sehr viel Stabilität vorhanden ist, was oft durch Reichtum und materiellen Besitz sichtbar wird. Der Nachteil für die Mitglieder ist aber, wie schon oben erwähnt, die Einschränkung der Freiheit. Wer beispielsweise aufsteigen will, also sich spirituell auf eine höhere Ebene weiterentwickeln will, wird durch die Bindungen quasi immer wieder zurückgezogen. Er kann, etwas pathetisch ausgedrückt, dadurch sozusagen nicht zu Gott gelangen. Dies ist der Grund, warum in Offenbarung 14,11 gesagt wird, dass Soll's. derjenige, welcher das Zeichen Mal des Tieres annimmt, also durch ein Ritual Mitglied eines solchen Bundes wird, keine Ruhe mehr von seinen Qualen erleben kann. Damit ist genau dieses gemeint, dass er durch seine eingegangenen Bindungen nicht mehr die Fähigkeit besitzt, sein Leben zu transformieren, also zum Göttlichen aufzusteigen. Ich habe doch meine Wette gegen dich verloren und... Das versteht man nicht so gut wegen dieses Geklatsches. Ich habe doch meine Wette gegen... Ja? Wieso rauscht denn das so? Meeresrauschen. Ah. Eine Wette gegen dich verloren und hab dir, da bin dir dadurch lebenslange Sklavenheit schuldig geblieben. Ja. Das heißt, ich werde auch mal Teil dieses astralen Gebildes werden. Nicht schlecht. Geil, oder? Ja. Er ist in der Sprache der Kirche sozusagen der Hölle seiner Qualen ausgeliefert, die aus seinen untransformierten Anteilen resultieren. Aufgrund der festen Bindungen könnte eine Transformation nur geschehen, wenn alle Mitglieder gleichzeitig den Transformationsschub erfahren, also wenn das Tier als Ganzes aufsteigt oder zumindest die Mehrheit, sodass die anderen dann mitgerissen werden. Mhm. Bla bla bla. Was hat dies nun alles mit der Zahl 666 zu tun? Absolut nichts. Die Zahl 666 ist einfach eine Grundschwingung, auf der dieses energetische Gebilde, Klammer auf das Tier, Klammer zu, schwingt, wenn es in Manifestierung auf der materiellen Ebene zum Ausdruck kommt. Dies kommt unter anderem daher, weil diese Zahl bei vielen der verwendeten Bindungsrituale in der ein oder anderen Form vorhanden ist. Hinzu kommt, dass die 666 auch als Erkennungszahl benutzt wird. So kann man auf YouTube viele Beispiele finden, wie die 666 in Firmenlogos versteckt enthalten ist. Als Signalzahl in Zeitungen ist die... Vor allem auf YouTube. Ist ja ein bekanntes Phänomen, dass Firmen auf YouTube werben. Nein, nein, das sind Aufklärungsvideos. Ach so. Du musst, du musst dein Logo noch eingeben. Username 666. Nein, du musst hier 666 Logo Firma eingeben oder sowas. The Islamic Mark of the Beast. Mhm. Das ist doch schon mal Disney Logo, Hidden 666 tatsächlich. Und 666 Truth. Ja. Als Signalzahl in Zeitungen ist die 666 allerdings zu auffällig, weshalb hier oftmals Ersatzzahlen wie 18 oder 23 verwendet werden, in Kombination mit noch allerlei anderen Signalen. 18 kann Ersatz für 666 sein, weil 18 gleich 6 plus 6 plus 6. 23 kann Ersatz für 666 sein, weil 2 Drittel gleich 0,666 und 2 mal 3 gleich 6. Ach so. Weitere Verwendungen rückwärts 81,32 Vielfache und so weiter und so weiter. Das heißt, jede einzelne Zahl ja, ist 666. Ja, das kennt man ja. Dieses, da steckt ja hinter diesem, war das 5? Ich glaube, 5 war das auch mal, ne? Mit 23, dass man, also wenn man nur will, im Prinzip überall die 23 findet. Mhm. Ja, der Mann schaut sich gerade irgendein Satanic World 666 Warning Video an. Ja. Dass mit der Zahl ein spezieller Mensch gemeint sei, ist eine falsche Deutung mit, denn es ist eines Menschenzahl, war gemeint, dass die Zahl auf der Menschenebene nicht in der astralen Welt auftaucht. Mit hier ist, wie gesagt, ein ganzes astrales energetisches Gebilde, eine Art lebender Organismus im übertragenen Sinne, eben ein Tier gemeint, welches schon seit mehreren tausend Jahren existiert und auf dieser Grundschwingung schwingt. Winnie the Pooh? Zum Beispiel. So. Willst du noch ein Kapitel? Ja, sicher. Ich muss noch für die ganzen Fans hier die Verschwörungstheorien lesen. Ah ja. Wo waren die denn gleich? Keine Ahnung, bei Esoterik. Selbstwertgefühl. Boah, da sind so viele gute Sachen drin. Ja, aber Selbstwertgefühl ist ja so... Nein, auch Gelenkerkrankungen und... Am besten gefällt mir Husten und Hüsteln. Krafttiere. Ja. Jetzt finde ich das nicht. Das da. Kann man nicht hier auch irgendwie suchen oder so? Weiß ich nicht. Wie geht denn das? Systemaufstellungen. Verschwörungstiere. So, alles klar. Schauen wir mal. Da. Was ist das denn? Ach, die Chakren. Ja. Das Arschchakra. Ja, das hatten wir so, doch alles schon. Verschwörungstheorie. Es viele Verschwörungstheorien. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich meine, das gibt, ist hier ja nicht umsonst weggelassen worden. Ah, das ist ein Signal. Ja, das ist jedenfalls bestimmt kein Zufall. Hallo? Hallo. Zufall? Ja, Zufälle gibt es nicht. Für mich gibt es keine Zufälle. Knick, knack. Ich liebe es, wenn Leute sagen, also für mich gibt es keine Zufälle. Ja, oder auch, wer heult, hat recht. Mhm. Die Internetforen sind prall gefüllt mit Verschwörungstheorie-Diskussionen. Achso, ich dachte Möpsen. Das wäre schön. Mhm. Also die Hunde meine ich jetzt. Was sonst? Ja, weiß nicht, wann du jetzt schon wieder gedacht hast. Bist ja nicht so der Hunde-Fan eigentlich. Nee, aber wenn die da sind, sind die nicht hier. Also. Das ist sehr gut. Mhm. Diese Diskussionen zeichnen sich praktisch immer dadurch aus, dass Personen teilnehmen, die den Wahrheiten nicht ins Auge blicken wollen. Ja. Sind das eigentlich die Truther oder ist der selber ein Truther? Ich weiß es nicht, das werden wir gleich rausfinden. Also jedenfalls können wir wahrscheinlich den Wahrheiten nicht ins Auge blicken. Ja, hat die Wahrheit denn ein Auge hier, eigentlich? Hier geht's weiter. Ja, genau. Ah. Die Fakten als Lügen abtun, die Beweise nicht wahrhaben wollen, die sich gegen das Offensichtliche mit Händen und Füßen sträuben. Letztlich kommen sie dadurch zustande, dass sie das Böse in sich selbst nicht anerkennen wollen. Darum wollen sie auch das Böse im Außen nicht wahrnehmen. Sie wehren ab und sagen, das ist nur eine Verschwörungstheorie, um einen Grund zu haben, dass sie es nicht ernst nehmen brauchen. Ah, zu brauchen. Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen. Brauchen gar nicht zu gebrauchen. So sieht's aus. Was doch eigentlich für jedermann sichtbar ist. Hier ein paar der wichtigsten Verschwörungstheorien. Moment, ich dachte, das sind keine Verschwörungstheorien. Nein, nein, aber der benutzt jetzt so die Sprache für die blöden Leute wie uns. Ah. Das ist doch ganz nett. Also, von dem eigentlich. Es geht los. Bart Vader, aufgepasst. Alle US-Präsidenten, die nicht tun, was die Weltgeheimregierung will, werden umgebracht. Er heißt Bart Vader. Betrachtet man beispielsweise den Kennedy-Mord, dann wird schnell klar, dass es da eine Macht gibt, die wichtige Details und Fakten zu vertuschen versucht hat. Und auch die Tatsache, dass jenes neue Geld, welches Kennedy kurz zuvor eingeführt hatte, nach seiner Ermordung sofort wieder eingezogen wurde, sprich eine deutliche Sprache. Man erkennt, dass da etwas im Hintergrund am Wirken war. Rheinische Verlaufsform. Welches das Öffentlichkeit verborgen blieb. Ja. Jedoch, da wir nicht wahrhaben wollen, dass wir selbst ebenso von geheimen, also uns selbst nicht bewussten Trieben gesteuert werden, wollen wir auch im Außen eine solche Kraft, / Geheimgesellschaft, nicht wahrhaben. Darum leugnen viele die Existenz von Geheimregierungen und Geheimlogen. Ja, das ist ein passendes Soundtrack. Ein passendes Soundtrack. Ja. Und das war also die Geheimtheorie Nummer 1. Jetzt kommen wir zu Chemtrails. Das Aussprühen von allerlei Substanzen und Feinpulver in der Erdatmosphäre mit Flugzeugen. Mhm. Weil wir nicht wahrhaben wollen, dass wir unsere eigene Aura durch schlechte Gedanken und manche sogar durch Zigarettenqualm verunreinigen, wollen wir auch im Außen nicht anerkennen, dass die Aura der Erde gleich Atmosphäre ebenso verschmutzt ist. Ich finde es ein bisschen geil, dass er genau zwei Faktoren, es gibt nur zwei Faktoren, die Aura beeinflussen, nämlich schlechte Gedanken und Rauchen. Ja, bei Rauchen das würde ich ja fast noch zustimmen. Aber ich dachte, die Aura ist feinstofflich. Ja, Rauchen ja auch. Aha. So wie wir oft wenig Einfluss auf die Entstehung unserer schlechten Gedanken haben, so einflusslos sind wir auch gegenüber dem Sprühen der Chemtrails. Das sind diese Geigen. Du musst jetzt die zweite Stimme machen. Leute, die mir ihren Hass auf Claudia Granas mitteilen wollen, können das bitte per E-Mail machen. Und was machst du dann? Du musst die dann verprügeln. Ja, genau. Das mache ich bestimmt. So, jedenfalls sind wir einflusslos gegen das Sprühen von Chemtrails. Also, ja, okay. Um die Chemtrails zu stoppen, müsste vermutlich sogar ein Großteil der Raucher aufhören zu rauchen. Hört ihr das, ihr Raucher, ihr Bastarde? Weil die Verschmutzung der persönlichen Umgebung durch Zigarettenrauch wohl die Hauptentsprechung zu der Chemtrail-Verschmutzung ist. Achso, und deswegen muss man damit jetzt Chemtrails stoppen, das ergibt ja auch Sinn. Ja, sicher. Allerdings, genauso wie wir nicht wirklich wissen, warum die Chemtrails gesprüht werden, kennt auch ein Raucher nicht seine eigenen verborgenen Gründe, weshalb er raucht. Achso. Achso, das finde ich jetzt aber ein bisschen enttäuschend, dass der nicht weiß, also warum die Chemtrails gesprüht werden. Vielleicht weiß er es, aber er traut sich nicht, das zu schreiben, weil dann die kommen und ihn eliminieren. Aber der hat doch auch die anderen Geheimnisse des Kosmos schon aufgedeckt. Ja, aber noch nicht die von den Chemtrails. Bilderberge. Okay. Alles. Jetzt die nächste. 9-11. Die Sprengung des World Trade Centers. Das ist auch starker Tobak. Alles, was um uns geschieht, haben wir selbst durch unsere Gedanken, Gefühle und Taten verursacht. Aber oftmals wollen wir diese Eigenverantwortung nicht anerkennen. Wir schieben die Schuld auf andere, selbst wenn es noch so absurd ist wie im Beispiel von 9-11, wo ein Mann in einer afghanischen Höhle lebend die ganze US-Luftwaffe außer Kraft gesetzt haben soll und so weiter. Wo? Ja, das wo war ja, ein Mann? Das war ja Osama Bin Laden persönlich, der das Flugzeug geflogen hat, mit Gedankenkraft. Das ist auch ein zynischer Bastard. Dieser Typ, also dieses ganze Meme, dass man alles, was einem ein Unglück passiert, selber zu verantworten hat, einfach nur zynische Drecksscheiße ist, dass man... Das sind wahrscheinlich die Leute selber schuld, dass sie da gestorben sind in dem 9-11. Ja, natürlich. Ja. Die ganze Luftwaffe außer Kraft gesetzt haben soll und so weiter. Lieber glauben die Amerikaner an den bösen Mann aus Afghanistan, als dass sie zugeben, dass es Leute aus ihren eigenen Reihen waren, die 9-11 verursacht und davon profitiert haben. Solange die Menschheit nicht die Eigenverantwortung für ihr Schicksal übernimmt, wird es immer solche Verschwörungen geben wie 9-11. Mhm. Die Existenz von Geheimregierungen. Können wir erst zugeben, wenn wir anerkennen, dass es in uns selbst noch Anteile gibt, die uns zwar verborgen sind, die uns aber so wesentlich steuern, dass sie entscheidend über unser Schicksal herrschen. Das ist ja schon ganz schön tiefsinnig eigentlich, ne? Und natürlich, gerade weil wir diese Dinge so gewaltsam verdrängen, müssen sie sich uns im Außen so machtvoll manifestieren und zur Schau stellen, damit wir sie erkennen können. Immer und immer wieder, damit wir immer besser erkennen können und damit wir immer mehr gezwungen werden, zu erkennen, was da ist. Die Seele strebt schließlich nach Selbsterkenntnis, also auch Erkenntnis über diese Anteile. Das heißt, es muss zwangsläufig immer brutalere Ereignisse im Außen geben, bis wir sie als existent anerkennen. Auf beiden Ebenen, außen und innen. Erst, wenn wir etwas anerkannt, also erkannt haben, können wir es ansprechen und ändern. Damit darum diese Steigerung von 9-11 bis 113 und so weiter. Ach so. Was? Ja. Die Steigerung von 9-11 bis 113. 11.3. vielleicht? Was war das? War da in... Das wäre ja 3.11. Ah ja, war da in irgendwo irgendwas? Irgendwann war ja auch noch was in Madrid. Ah ja, war das vielleicht... War das vielleicht Madrid? Also... Das Erste, was kommt, wenn man das googelt, ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ja, das hat er vermutlich auch leisten müssen, als man ihn das letzte Mal in die Klapse abgeholt hat. Ja, wenn man das mit Madrid zusammen eingibt, dann kommt Hotel Urban, See Atocha 113. Ja, solange sich die Menschheit von diesen Dingern, steht hier wirklich, mit meinem Dingel, bin ich der Bringer. Bin nicht schwul, aber ganz schön cool. Solange sich die Menschheit von diesen Dingern abwendet, sie als unwahre Verschwörungstheorien abtut, werden diese Verbrechen nicht enden. Denn die Seele wird immer neue Ereignisse im Außen erschaffen, die uns aufrütteln und uns helfen sollen, uns unserer inneren Entsprechung bewusst zu werden. Genauso wenig, wie wir anerkennen, dass wir selbst von unbewussten Mächten, Klammer auf Trieben, beherrscht sind, wollen wir im Außen zugeben, dass es da eine geheime Regierung gibt, welche das politische Geschehen steuert. Was? Wie haben wir das aber nun eigentlich verursacht, dass wir von geheimen Regierungen kontrolliert und beherrscht werden? So, jetzt kommt's. Um eine Antwort zu finden, müssen wir schauen, wo wir selbst andere kontrollieren und beherrschen, ohne dass diese es merken. Na? Macht's Klick? steht da wirklich. Natürlich, wir brauchen nur auf das Nahrungswesen unserer Gesellschaft schauen. Jetzt kommt's. Durch die Art unserer Ernährung, wir waren eben noch bei Verschwörungstheorien, verursachen wir dies, denn für unsere Ernährung halten wir Schlachttiere in genau den oben genannten Bedingungen. Kühe, Schweine, Hühner und so weiter werden von uns, uns unter totaler Kontrolle gehalten, vom ersten Atemzug bis hin zum Tode. Genauso wie wir selbst diese Kontrolle durch die Geheimgesellschaften nicht wahrnehmen, genauso nehmen auch diese Schlachttiere diese Kontrolle durch uns nicht wahr. Und weil wir die essen, deswegen werden wir kontrolliert. Die nehmen das auch nicht wahr, dass sie gefangen sind. Die, stimmt. Die merken das nicht, dass da ein Käfig ist oder irgend so. Ja, dies darum, weil sie es schon seit Generationen nicht anders kennen. Sie halten es für normal, eingesperrt und gefangen zu sein, genauso wie wir es für normal halten, dass wir von demokratischen Politikern ausgebeutet und gefangen gehalten werden. Ohne die Änderung ihrer Ernährungsgewohnheiten wird sich unsere Gesellschaft darum nicht von dieser Unterjochung durch Geheimgesellschaften befreien können. Ja, das ist ja logisch bewiesen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist die direkte logische Folge davon. Ja, weil A also ohne C. Verlinkt Peace Food kann eine Gesellschaft nicht in Frieden und Freiheit leben. Ende des Kapitels. Okay, jetzt mache ich noch zum Abschluss das Aluhut-Kapitel. Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, ist der Mai, oh Mai, oh Mai. Mai, oh Mai, oh Mai. Warum sagt man das eigentlich und nicht sowas wie August, oh August? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Mai, oh Mai schreibt man noch eher mit E. Sagst du? Ja. Auraschichten, das wäre auch interessant. Sexualität, Reichtum, Tod, mentale Geldprogrammierungen, Sonnenanwendung. Es gibt zwischen Gedanken und Materie keinen Unterschied mit dem Unterkapitel, was ist es nun, was die Quantenphysiker erzählen? Alles. Alles. Wie hieß denn das Kapitel mit dem Hut? Herstellung einer Heilfolie. Genau. 184. Da ist auch irgendwas mit Alu. Boah, ey, das nervt ja zum Glück auch gar nicht. Die Techno-Schlümpfe nerven dich? Hast du etwa kein Herz und keine Seele? Ich würde gerne mal Menschen kennenlernen, die das gut finden. Falls sich unter unserer vielmillionenköpfigen Hörerschaft Menschen finden, die Techno-Schlümpfe gut finden, möchte ich das bitte gerne erfahren. Ah, okay, also die Heilfolien sind übrigens gar nicht... Oh Gott, kannst du das bitte wegmachen? Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Okay, also eine Heilfolie ist nicht eine Kopfbedeckung, sondern mehr so was du hier selber basteln tust, so eine Grußkarte. Ja, dann mach doch mal hier. Also dann steht hier Herstellung einer Heilfolie. Vorbereitungen, was alles gebraucht wird. Laminierfolie, Größe je nach Bedarf. Bilder für Vorder- und Rückseite, Größe passend zu Laminierfolie. Eine Aluminiumfolie, Klammer auf, für Haushalt, Klammer zu, zuschneiden, auf die der Text später draufgeschrieben wird. Das bisschen Haushalt. 80 von allein, sagt mein Mann, sagt er wirklich. Ihr Format kann größer sein als die Laminierfolie, da sie gefaltet wird. Alternativ geht auch eine Goldfolie. Laminiergerät, Kugelschreiber und Schreibunterlage. Hol mal die Goldfolie aus dem Schrank. Ja. Aber die echte, aus echtem Gold. Sich geistig auf diese Arbeit ausrichten und einstimmen. Gehe innerlich in die folgende Geisteshaltung. Das göttliche Licht heilt. Ich bin Kanal für dieses Licht. Ich vertraue und übergebe mich alles dem göttlichen Bewusstsein. Steht da, ich übergebe mich? Nein, da steht, ich übergebe alles dem göttlichen Bewusstsein. Aber ich war lustig, weißt du? So lustig. Es weiß exakt, was gebraucht wird und heilsam ist. Ich bin ein göttliches Werkzeug. Tool Operator. Meine Aufgabe ist es, klarer und offener Kanal für das göttliche Licht zu sein. Bla bla bla. Einstimmungsmeditation. Spreche und meditiere auf die folgenden Sätze. Ich öffne geistig mein Wurzelchakra und verbinde mich mit der Erde unter mir. Yeah. Das ist in den Waldboden menstruieren, glaube ich. Vermutlich. Ich lasse weißes, strahlendes, weißgoldenes Licht in mich einströmen. Was denn nun? Oh, da habe ich aber auch schon von Leuten gehört, die Leute kennen, die ja. Filme gesehen haben, die so angefangen haben. Ich öffne mein Solarplexus-Chakra und beschließe Absichtslosigkeit. Ich habe Arbeitslosigkeit zuerst gelesen. Und Vertrauen in das Göttliche. Ich glaube, ich mache das mit Arbeitslosigkeit. Hast du eigentlich Arbeit? Ja, ich habe Arbeit. Was ist deine Arbeit? Ich gebe kleinen Kindern Nachhilfe. Das ist gut von dir. Mhm. Ich öffne mein Solarplexus-Chakra und beschließe Arbeitslosigkeit und Vertrauen in das Göttliche. Ich finde, das sollte man jeden Tag meditieren. Meditation. Dabei den tiefen inneren Wunsch haben und spüren, dem höchsten Licht zu dienen. Drittens, Alufolie reinigen. Drittens, Alufolie reinigen, neutralisieren, entstören. Vor der weiteren Benutzung nun sämtliche Materialien entstören. Alufolie, Laminierfolie, Bilder, Gerätschaften, Laminiergerät, Kugelschreiber, Arbeitsraum. Benutze die Technik, mit der du sonst auch Dinge reinigst und entstörst. Eine Liste, was alles entstört werden kann, ist auf flowchartforum.de zu finden. Zillit Bang. Mhm. Viertens, Heiltext auf Alufolie schreiben. Heiltext. Nun wird der eigentliche Text von Hand auf die matte Seite der Alufolie geschrieben. Nicht auf die nicht matte Seite. Mhm. Auch eventuelle Heilungssymbole können auf die Alufolie gezeichnet werden. Krass beten, eventuell Lobpreis. Textbeispiel. Bitte, bitte, bitte. Mögen alle Wesen in allen Welten gesegnet sein. Granatentitti. Bla bla bla, so sei es, so sei es, so sei es. All das, das All-Göttliche-Gute, das All-Liebende, das All-Heilende, das All-Segnende. Danke, danke, danke. Ich finde das geil. Ich glaube, ich mache es kurz und schreibe oben nur bitte, bitte, bitte. Und unten danke, danke, danke. Textbeispiel für eine persönliche Jahresheilungsfolie. Ich bin eigener Name. Ich bin Licht, ich bin Liebe, ich bin Heilung, ich bin erschaffendes Werkzeug meiner Zukunft. Bla bla bla. So sei es. Fünftens, Alufolie segnen. Willst du vielleicht mal unsere Küchenalufolie holen? Wir können die bei der Gelegenheit ja auch mal segnen. Ja, das machen wir jetzt mal. Also Cornelius holt jetzt die Alufolie und wir segnen die dann zusammen. Oh geil, hier ist auch extra eine Anleitung, wie man Alufolie zusammenfaltet. Das ist schon relativ gut. Hier gibt es auch ein Bild davon. So. Ah, da ist Alufolie. An dieser Stelle eine weitere von unseren beliebten Aktionen für die Hörer. Ja. Wenn wir die jetzt gesegnet haben, gibt es die zu gewinnen. Mhm. Unter den Einsendern von E-Mails. Der 666. Einsender gewinnt dieses von uns persönlich gesegnete Stück Alufolie. Willst du nicht auch was draufschreiben eigentlich? Schreibe Heilworte auf die Alufolie. Ja, aber mach das, musst du auf die matte Seite machen. Und du musst auch relativ sicher wissen, dass das alles entstört ist. So, ich entstöre das jetzt erstmal. Ja. Mach das mal eben. Ah, Moment. Ich mache mal eben also Entstörungsmusik an. Den Stift, die Alufolie, den Tisch. Ja, sehr gut. So. Alles entstört. Jetzt schreib mal Heilworte drauf. Sowas wie Penis eigentlich auch. Nicht Heilworte, Heilworte. Das ist ein... Ihr wollt das wirklich gewinnen, liebe Hörer. Das ist so, ziemlich ich cool. habe ein, das ein chakrisches Symbol. Ja. Drauf gemalt und ein, wie sagt man, Mantra. Ja, warte mal jetzt, ich muss ja eigentlich auch noch was drauf malen, ja. Oder? So hier. Wie heißt das nochmal? Heiki Kaiki, Heiti Feize, Heize Feize. Wovon reden Sie? Dieses, so eine Art japanischer Sinnspruch. Haiku, Ja, sowas. Mache ich auch noch drauf. So. Okay. So. Ja. Was kommt denn jetzt noch? Ich muss nur kurz eine Anmerkung schreiben, weil du hast diese komplizierten Zeichen so klein geschrieben. Okay. Ja, also jeder, der eine... So, jetzt werde ich das auf... Noch nicht, nein, das hast du noch nicht falten. Nein, ich biege das nur, um das in die richtige Wellenform zu bringen. Das stand doch nirgends. Kannst du mal aufhören? Ja, das nur weil du nicht feinstofflich lesen kannst, kann ich da jetzt hier nicht das Zeug versauen. Oh Mann, ey. Okay, ist das schon getrocknet? Nee, ne, das muss noch ein bisschen. Also du hast das jetzt auch nicht mit dem Kugelschreiber gemacht, das war nicht so doll. Ja, wer uns den besten Grund schreibt, pass doch auf, Mensch. Was machst du? Ich bereite das für den Versand vor. Nein, man muss das nach Anleitung falten. Das kannst du nicht einfach so machen. Ja, das mache ich ja. Die Anleitung kommt doch jetzt gleich. Ja, dann mach das doch mal hier jetzt. So, also. Der uns den besten Grund schreibt, warum er unbedingt diese Heilfolie braucht, der bekommt die. Portokosten, würde ich sagen, gehen sogar auf uns. Ausnahmsweise. Mhm. Okay. Weil da geben wir ja auch nichts für Esoterik aus, sondern für die Fans. Ja. Die Fans bedeuten uns alles. Alles, hör mal. Alufolie segnen. Erinnere dich nochmals an deine Ausrichtung unter Punkt 2. Was war Punkt 2? Sich geistig auf die Arbeit ausrichten. Ah ja, okay, also erinnere dich dran. Gehe in Meditation und nehme die Alufolie zwischen deine Hände und segne sie. Denke und spreche dabei mit heiliger Stimme. Hallo. Nein. Ach so. Ich segne diese Heilfolie. Ich segne diese Heilfolie. Ich segne diese Heilfolie. Ich finde deine Stimme nicht besonders heilig. Ich segne diese Heilfolie. Möge sie nun ihre Bestimmung erfüllen. Ja. Und dann nochmal dreimal, ich segne diese Heilfolie. Falte nun die Alufolie so weit zusammen, dass sie etwa die halbe Größe des Laminierformats hat. Ja, das ist so. Eventuell, falls vorhanden, kann man Vibhuti oder andere besonders gesegneten Kleinigkeiten mit hineinpacken, zum Beispiel Edelsteinstaub. Ja, warte ich kurz, ich tue eben ein halbes Skrupel Edelsteinstaub rein. So. Ich hoffe, der geht nicht verloren in der Post. Ja, so. Man kann auf die Vorderseite Heilfolie schreiben. Ja, das ist nützlich, wenn man unterschiedliche Texte verwendet hat, damit man später unterscheiden kann, beispielsweise zwischen Entstörfolien und Heilfolien. So. Okay. Jetzt müsstest du eigentlich einen Stör hinmalen. Kann ich nicht. Hm. So. Okay, also, wie gesagt. Leg das doch mal hier irgendwo hin und das kann jetzt in Ruhe vor sich hin heilen. Und ihr schreibt uns dann, liebe Hörer. Okay. Jetzt kommst du mit deinem Fundstück der Woche, würde ich mal sagen. Ja, also das habe ich gefunden. Das ist eine Contradictio in adjecto. Boah, ich bin so intelligent. Bücher sind scheiße. Ich will einfach nur essen und Fernsehen. So? Hast du ein Problem damit? Nein, das ist ja das, was die Leute an dir mögen. Und zwar Christian Science. Christliche Wissenschaft. Wir haben das erstmalig in Australien gesehen, da habe ich mich kaputt gedacht, weil ich dachte, was ist das? Aber dann haben wir nachgesehen und festgestellt, dass das auf irgendeine bizarre Frau zurückgeht. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Wer war das nochmal? Steht das hier irgendwo? Klick doch auf Christian Science. Da, Mary Baker Eddy. Also, www.christian-science.de. Kurz zu der Macherin Mary Baker Eddy. Im Jahre 1866 entdeckte sich die Wissenschaft des Christus oder die göttlichen Gesetze von Leben, Wahrheit und Liebe und nannte meine Entdeckung Christian Science. Ich habe das auf dem Klo gefunden. Glaube und Verständnis erhalten neue Schwingen und die Gedanken machen sich auf intelligente Weise mit Gott vertraut. Das erklärt ja alles. Ja. Liebe ist Vater und Mutter des Universums, einschließlich der Menschen. Des Menschen. So sieht's nämlich aus. Ja, es wäre ja scheiße, wenn da die nicht so dabei wären, die Menschen. So ist es nämlich. Und dann haben wir hier kurz eine Beschreibung. In der christlichen Wissenschaft finden wir Antworten und Heilung. Also die Seite ist nicht ganz so crackpottig vom Aussehen wie die üblichen Crackpot-Seiten. Also kein Comic Sans, kein 2000 Farben und pinker Hintergrund und grüne Schrift und so. Also hier steht dann, in der christlichen Wissenschaft finden wir Antworten und Heilung für unser Leben. Wir tauchen tief in die Wirklichkeit ein. In der heutigen Zeit wird in allen Bereichen der Forschung, Naturwissenschaft, Physik, Medizin, Physik ist keine Naturwissenschaft demnach, erkannt, dass die Welt, wie sie aus materieller Sicht beschrieben wird, nicht die Wirklichkeit darstellt. Ja, das merke ich auch so. Ja. Das habe ich erst gestern wieder gemerkt, auf dem Scheißhaus. Wie soll sonst hier mit Kassetten, Homöopathie. Genau. Ja, ja, genau. Die christliche Wissenschaft zeigt ein geistiges Prinzip auf, das alles regiert und der Mensch in der christlichen Wissenschaft wird als Ausdruck dieses Prinzips erkannt. Diese Erkenntnis löst alle alten Vorstellungen und Konzepte auf und die Harmonie des Seins kommt ans Licht. Okay, das danke. Einfach so bla, so leerer, gegenstandsloser Schwuh. So. Also, was gibt's denn hier mal zu machen? Heilung, würde ich sagen. Also, du kannst dir 1000 Vorträge anhören, dir die christliche, wissenschaftliche Bibelsache. Also, Heilung, da gibt's die Unterpunkte Heilungsberichte, Praktika, Pfleger, Lehrer, Heime. Lehrer unterrichten das Heilsystem der christlichen Wissenschaft. Wunder, die vor 2000 Jahren geschehen sind, werden als natürliche Vorgänge verstanden. Lernen sie die grundlegenden Gesetze des Seins verstehen und anwenden. Mhm. Was ist denn mit Jugend? Jugend, ja, das ist doch schön. Hier gibt es Angebote speziell für junge Menschen. Hier findet ihr Lösungen und Antworten. Gemeinsam macht es doppelt Spaß und ihr findet Orientierung. Oh. Und es geht los, die Sonntagsschule. Cool, ne, ihr jungen Menschen? Nichts mit Pennen, bis euch der Arsch wehtut und den Suff ausschlafen. Und ungute, aber aufregende sexuelle Bekanntschaften, mit denen das Kamasutra durchturnen? Nein, die Sonntagsschule wartet auf euch. Macht man das denn als Jugendlicher schon? Ich weiß das doch nicht. Ich war nie jung. Das stimmt. Jedenfalls, Jugendliche organisieren jedes Jahr in Deutschland ein Pfingsttreffen. Junge Leute im Alter zwischen 15 und 35 Jahren sind eingeladen. Oh, Moment. Oh, nee, du bist draußen, aber genau. Ich bin noch drin. Ja. Geil. Die Spaß, Freude und Gedanken auf christlich-wissenschaftlicher Basis teilen und erleben wollen. Infos gibt es auch in den Kirchen. Pyramide hilft euch, wenn ihr Bildungsstätten und Veranstaltungen der christlichen Wissenschaft besuchen wollt. Dort könnt ihr euren Blick erweitern und eure Einstellungen festigen. Alle weiteren Informationen und Kontakt findet ihr hier. Das gefällt mir sehr gut. Dann gibt es noch Prisma. Bildungsstätten. Das Jugendlager Arc en Ciel in der französischen Schweiz. Dann gibt es in England das Easter Camp, das Cedars Camp in Missouri, TMC Youth. Und ebenfalls von zu Hause aus kannst du im Herald und Sentinel schmökern. Was haben wir da? Was ist das? Mal eben gucken. Der Herald ist... The Herald of Christian Science. Der Herold. Das scheint so eine Art Online-Magazin zu sein. Genau. Aha. Oh Gott, nee. Da habe ich jetzt einfach nicht mehr die Kraft zu. Gut, was gibt's noch? Das ist nicht verrückt genug. Also es ist ja, verrückt, hallo. Aber es ist nicht total verrückt. Es gibt einen CS-Shop. Oh, geil. Da gibt es bestimmt coole Sachen. Ich würde gerne ein Shirt haben mit christlicher Wissenschaft. Mhm. Stattdessen gibt es hier Kondome. Nein. Nein, leider nicht. Lullaby for a child. Ja. Gibt's da nur Bücher? Gibt's da keine T-Shirts? Das ist doch scheiße. Hier, Songs of Joy gibt es. Und Majestic. Kann man da auch mal reinhören? Vielleicht. Also in einem guten Shop wäre das ja, hätten die so einen Player eingebaut. Leider nein. Leider gar nicht. Oh Mann, mir noch Songs of Joy. ja, schade. Ah, warte. Ich habe das JavaScript ja auch nicht aktiviert. Nicht, dass die mir jetzt irgendwelche Christian Science Pornos schicken. Schon wieder. Boah, das wäre auch so ein bisschen geil. Ja, sowas wie, da sitzen die dann und sagen, du, ja. Was hast du eigentlich drunter, Mama? Meine magische Unterwäsche. Das sind die Mormonen. Kannst du Luna bitte nicht damit reinziehen? Die werden wahrscheinlich sowas sagen wie, können wir wissenschaftlich uns mal vermehren hier? Oh, man könnte was spenden, wer das möchte. Für zum Beispiel den Internet-Leseraum der christlichen Wissenschaft.ev. Geil, da ist der Herr Richard Krumm der Ansprechpartner. Wer den mal anrufen möchte, 04102 697336. Das Capture ist allerdings schwierig. Wie viel ist 3 plus 2? Das, da braucht man schon christliche Wissenschaft, um das rauszukriegen. Oh, Veranstaltung vielleicht nochmal ein bisschen. Wo kann man denn mal hin, wenn man mal abends sich mobst? Aktuelle. Regelmäßige. Nee, aktuelle ist viel interessanter. Gottesdienste, das Übliche, das Übliche, das Übliche. Mittwochsversammlungen. Hm, da kann man sich zusammentreffen, um über die Bibel zu reden. Das klingt gut. Hier. Bremen, Hamburg, Darmstadt, München, Freiburg, Mannheim, Hannover. Hallo, du musst Hannover, Hannover, Hannover. Was ist denn bei uns am nächsten dran? Darmstadt? Ja. Bremen? Nee. Mannheim? Nee. Also Hannover? Da am ehesten Hannover und Darmstadt, oder? Ich habe echt keine Ahnung. Also das heißt, am 22.11. morgen, meine sehr verehrten Damen und Damen, gibt es in Darmstadt den Vortrag Kommunikation effektiv, heilsam, göttlich mit Juliane Klein im Haus der Geschichte. Und wer ist Juliane Klein so? Das ist wahrscheinlich eine christliche Wissenschaftlerin oder wie man in Österreich sagt, Wissenschaftlerin. Mhm. Tatsächlich studierte Musik mit Diplomen in Komposition, Klavier und Musikpädagogik. Sie arbeitete zunächst als Dozentin an der Musikhochschule Berlin in der Abteilung für hochbegabte jugendliche Musiker und entschied sich dann für die Laufbahn als freischaffende Komponistin. Oh nein. Oh, vielleicht singt sie so Eierstockgesänge. Nee, sie macht einige Opern, Orchester und Kammermusikwerke. Was? Warum ist sie denn dann irgendwann verrückt geworden? Da steht's doch. 2009 beendete sie ihre Laufbahn als Komponistin und eröffnete eine eigene christlich-wissenschaftliche Praxis. Also, okay. Ah, selbst. Wahrscheinlich konnte die nicht komponieren. So, und was gibt's noch? Mannheim, nee, Hannover. Das ist am 9. Mai nächstes Jahr. Ah, das ist wieder Juliane Klein. Ja, das gibt's ja nicht. Die heilende Praxis der christlichen Wissenschaft. Ja, dann würde ich sagen. Was ist denn unser Death Metal der Woche? Ja, der Hörer Tom vom Bodensee hatte... Nicht Carlson vom Dach. Verstehst du, weil er auch vom ist. Du solltest niemals Kinder zeugen. Doch, jetzt erst recht 7. Also auf jeden Fall der Hörer Tom vom Bodensee hatte sich glaubhaft für uns qualifiziert als VIP-Mitglied und Ehrenmedaillenträger. X. Ja. Und deswegen durfte der einen Musikwunsch äußern, dem wir natürlich nachkommen. Es gibt heute Pestilence Chemotherapy. Yay! Jeder liebt Chemotherapie. Ja! So, Cornelius macht jetzt noch den Nagellack auf. Ja, das mache ich nachher. Ich würde sagen, an dieser Stelle erstmal einen charmanten Nachmittag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Doch, doch, doch. Ja. Und adios. Hallo, liebe VIP-Klubler. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt. Jetzt, wo dieses ganze Pack weg ist. Dr. Kurz, das kannst du nicht über unsere geliebten anderen Hörer sagen. Wieso? Weil das gemein ist. Wir lieben all unsere Hörer. Nur wir lieben die anderen besonders, die jetzt mehr. Hier noch da sind. Ja. Also die weniger Geliebten sind jetzt weg. Jetzt sind wir sozusagen unter uns, Kennern und Kennerinnen. Ja, und wie immer bekommt ihr jetzt einen Schmankerl aus unserem Privatleben zu hören. Ja. Cornelius hat sich oder uns eine Anlage, einen Verstärker gekauft. Ja, also mein alter Sony-Verstärker hatte einige Mankos. Nicht genügend HDMI. Zum Beispiel, kein WLAN und so. Und irgendwie bin ich dann auf Amazon reingefallen, die für 5 Stunden den ich jetzt habe, für 40% reduziert angeboten haben. Und da bin ich dann schwach geworden, man gönnt sich ja sonst nichts. Jedenfalls haben wir jetzt einen neuen Verstärker. Und auch eine neue Fritteuse. Und eine neue Fritteuse, und die werde ich morgen benutzen, um mir schön einen wegzufrittieren. Geil. Ja, ich habe einen neuen Hundefreund, eine englische Bulldogge mit... Claudia hat jetzt sozusagen 3 Möpse. Nee, das ist kein Mops, das ist eine Bulldogge. So als dasselbe. Und die Lola hat einen sehr starken Unterbiss. Und nun so etwas völlig anderem, nämlich Death Metal.